Blockcast Black Stories, Folge 11 vom September 2008. Der Black Stories Podcast wird präsentiert von blog.über.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Black Stories Podcast bei blog.über.de. Mein Name ist wie immer Stefan und ich begrüße heute mal nur den René, aber was heißt nur? Immerhin René. Hallo, ja, hi René. Ich stelle mich heute quasi allein. Versuche eine dreiköpfige Gruppe. Ja, das schaffst du locker. Zu simulieren. Von der Statue auf jeden Fall. Man kann es auch zu zweit spielen. Man sollte es lieber zu zweit spielen, aber... Nee, sollte man nicht. Man kann es zu zweit spielen. Ja, wobei ich glaube, alleine geht's auch, aber mit mehreren ist natürlich schön. Nein, du spielst ja jetzt alleine. Nein, ach so, nee, ich meine so zu zweit. Ach so, du meinst ich, du das? Sind zwei ich dachte Leute. Jetzt, ja, ich bin ja der Gebieter, der zählt ja nicht. Du bist der Gebieter? Ich bin dein Gebieter heute. Club? Ja. Ich dimme mal das Licht, nein. Nee, also man kann es auch zu zweit, also mit einem Gebieter und einer Person spielen. Ja, das so machen wir das ja jetzt auch. Und genau. So werden wir das jetzt mal machen. Genau. Die nächste haben wir, glaube ich, auch schon gemacht in der Vergangenheit. Bei der Vorstellung des Brettspiels. Ja. Ihr erinnert euch. Ja, letzte Ausgabe. Black Stories Brettspiel. Da solltest du vielleicht auch noch, weil du bist ja hier jetzt der Chef. Ja. Du solltest vielleicht noch sagen, warum letzten Monat. Die Leute haben bestimmt gedacht, der Computer ist kaputt. Richtig, ja, auch wir brauchen mal eine Pause, so war es nämlich, ist im August die Folge ausgefallen, aber wir haben jetzt eine gute Nachricht für euch, wir haben so viel Material nachgeholt, dass wir wahrscheinlich die August-Folge nachholen, nur halt später ausliefern. Hä? Ja, davon weiß René noch gar nichts. Nee, ach, lass doch so halt Sommerpause, finde ich das okay. Echt? Wir schauen mal. Es sei denn, es ist extrem große Nachfrage, dann würden wir als Entschädigung... Ja, ich meine ja Nachfrage in Form von E-Mails. Ach so. Dann würden wir würden wir als Entschädigung eine August-Folge nachreichen. Dann würde ich mich damit einverstanden erklären. Na gut, also schreibt, bombardiert uns mit E-Mails. Mit Anrufen. Ja, ruft auf unserer Mailbox an und verlangt... Die Kontaktmöglichkeiten machen wir als Cliffhanger am Ende der Sendung. Wie immer. Ja. Genau, aber bevor wir uns jetzt hier totquatschen, konzentrieren wir uns mal aufs Spiel, oder? Während du eine Story raussuchst, kann ich noch mal ganz kurz erklären, wie es geht. Stefan wird mir gleich einen kuriosen Fakt nennen. Aus der Black Stories Edition 2. Genau, und ich werde versuchen, die Geschichte, die hinter diesem kuriosen Fakt steckt, herauszufinden. Und das allein durch Fragen, die Stefan dann mit Ja oder Nein beantwortet. Clevere. Klingt wie Magie, ist aber gut überlegte Fragen. Ja. Wo ich nur mit Ja oder Nein antworte. Komm, Stefan, mach eine Form, ich bin heiß. Du bist heiß, oh. Stefan, hab extra eine Kerze. Celestial Dahl. So. Fluchtartig. Und sucht in den Karten, ich glaube 52 Stück sind's. Ja, für jede Woche ein. Ja, das ist doch mal gut. Ja. Also okay. Ein Jahr lang Spaß. Ja. Und ja, ich bin soweit, du auch? Ich auch. Dann legen wir jetzt los. Hier kommt die neue Black Story. Notizen. Weil ein Mann etwas nicht notierte, starb ein anderer. Und René, jetzt bist du dran, während ich mir mal den Hintergrund durchlese. Ja, die große Frage ist jetzt also, warum? Ja, und Stefan guckt jetzt auf der Rückseite der Karte, ist die Geschichte niedergeschrieben. Stefan liest sie sich jetzt schnell durch, damit er... halt sagen kann, ob ich mit meinen Vermutungen richtig liege. So, kann ich? Okay, ja. Sag nochmal schnell die Story für alle, die sie jetzt schon vergessen haben. Die Story hat den Titel Notizen. Ja. Und die Geschichte dazu ist, weil ein Mann etwas nicht notierte, starb ein anderer. Okay. Gehe ich recht in der Annahme, dass diese beiden Männer sich kannten? Oder weiß man das nicht? Was verstehst du unter Kanten? Dass der eine vom anderen wusste. Ja. Also, standen die in einem Verhältnis zueinander? Ja, das kann ja auch wieder viel sein. Aber meinst du ein Verhältnis zum Beispiel, also ein Verhältnis wäre für mich zum Beispiel, entweder sie sind Freunde, Brüder, oder ein Verhältnis könnte auch sein, der eine ist Arzt, der andere ist Patient. Ein Verhältnis könnte auch sein, also dass sie zumindest irgendwie... Also wenn du das so erklärst mit dem Arzt, dann sind sie in einem Verhältnis. Genau, bestimmt. Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage. Ja. Welches handelt es sich um einen Arzt? Nein. Und einen Patienten? Klares Nein. Okay. Handelt es sich... Aber so von der Rolle um ist es ähnlich. Handelt es sich um einen, der die Dienstleistung eines anderen in Anspruch genommen hat? Oder sind sie quasi auf einem Level? Nein, auf einem Level sind sie auf keinen Fall. Dieses... Und von Dienstleistung würde ich nicht reden. Okay, aber sie kennen sich auch nicht freundschaftlich oder familiär? Nein. Ne? Nein. Das heißt, sind sie sich, geht denn aus der Story hervor, dass sie sich schon mal über den Weg gelaufen sind? Ja, die sind sich über den Weg gelaufen. Okay, und ist es dann nur eine flüchtige Bekanntschaft, die beiden verbindet, oder kennen die sich irgendwie schon? Ist nur eine flüchtige Bekanntschaft. Das heißt, der eine weiß vom anderen nicht sehr viel. Mhm. Möglicherweise gar nichts. Aber der eine weiß von dem anderen eine Tatsache und ja, das war auch der Grund, warum die sich kannten. Also, das heißt, es ist zu einem Vorfall gekommen, der dazu geführt hat, dass die beiden sich flüchtig kennengelernt haben. Richtig. Also man könnte fast vermuten, dass, dass es ein Unfall zum Beispiel gewesen ist. Die Richtung ist nicht verkehrt. Also, aber es war kein Unfall. So es war aber ein Unglücksfall. Im dem einen ist was passiert. Ja. Dem einen ist etwas passiert und dem anderen nicht. Der war quasi Beobachter der Situation oder zumindest involviert in die Situation, trägt aber nichts davon, keinen Schaden oder so. Nee, Schaden nicht, nee. Der andere ist ja gestorben, ne? Einer von denen ist gestorben. Ja. Aber gut, den Schaden hat jetzt auch der andere natürlich. Den Schaden hat dadurch auch der andere. Damit hast du mir fast einen entscheidenden Hinweis verraten. Ja, und jetzt bist du dran. Den Schaden hat jetzt auch der andere, ne? Ja. Was denn, für den ist das ein Schaden, dass der eine gestorben ist? Auf jeden Fall, insofern schon. Das hat für ihn garantiert auch Folgen. Der sollte was notieren. Hat denn das, was er sich notiert, er hatte sich vergessen, etwas zu notieren. Diese Notiz hätte dem anderen das Leben gerettet. So ist es. Ist allein durchs Aufschreiben rettet man ja niemanden das Leben. Richtig. Kann es sein, dass er das sich aufschreibt und diese Information weitergeben sollte? So also die, ist es. Durch die Weiterverarbeitung dieser Information wäre etwas zustande gekommen, was dem anderen das Leben gerettet hätte. So ist es, genau. Okay, jetzt ist für mich die Frage, woran ist der andere gestorben? Das spielt keine Rolle. Das spielt gar keine Rolle. Okay, das heißt, aber wenn mir die Frage erlaubt ist, wäre er denn auch gestorben, wenn diese Begegnung der beiden nie zustande gekommen wäre? Möglicherweise. Okay. Hat der die Notiz machen sollte, eine besondere berufliche Ausbildung oder eine besondere Fähigkeit, um es mal so auszudrücken, nichts mit Ausbildung, hat er eine besondere Fähigkeit? Was verstehst du unter Fähigkeit? Kann der irgendwas Besonderes, das dem anderen das Leben gerettet hätte? Ach nee, er hätte ja nur, das heißt, jeder Depp hätte eigentlich die Notiz machen können. Hätte ich den Typen getroffen, den anderen, hätte ich die Notiz machen müssen? Nein. Bin ich nicht in der Lage dazu, diese Notiz zu machen? Fehlt mir dazu? Nein, du bist gar nicht in der Situation. Ich bin gar nicht in der Situation, ja klar. Okay, das heißt, es ist eine bestimmte Situation, die wir alle schon mal erlebt haben. Na, alle nicht, das möchte ich mal nicht hoffen. Nee, habe ich die schon mal erlebt? Weißt du nicht, weißt du nicht. Ah, okay. Ist das eine Situation, in die man nicht unbedingt geraten möchte? In der sich die also beiden. Ich persönlich nicht, nein. Also, es klingt so, als wenn es Leute gibt, die das schon gerne mal erleben würden wollen. Nee. Es gibt Leute, die erleben das ziemlich oft wahrscheinlich. Okay. Weil ihr Zustand halt so ist. Das heißt, der gestorben ist, war irgendwie schon mal krank. Der hat irgendwie eine Krankheit. Ich würde es als Krankheit bezeichnen. Es ist ein okay. Wobei man jetzt nicht weiß. Du bist aber kein Arzt, ne? Nein. Wobei man jetzt nicht weiß, ob das jetzt ein einmaliger Fall war. Aber okay, alles klar. Also es ist schon eine Geschichte, die man als Krankheit auslegen könnte. Ja. Das heißt, er war nicht ganz. Nee, das okay. Nicht. Ist es denn wichtig, unter welchen Umständen die beiden aufeinander gestoßen sind, könnte das... Dann hättest du schon einen richtig guten Ansatz. Okay, die beiden sind aufeinander getroffen. Ja. Die haben sich an einem bestimmten Ort getroffen? Also sind die in einem bestimmten Ort? Oder hätte es an jedem Ort passieren können? Also spielt der Ort eine Rolle? Nur an bestimmten Orten. Das passiert nur an bestimmten Orten. Also Ort in dem Sinne ist kein Ort, wie du jetzt hier einen Ort... Ich meine nicht Stadt oder so. Nein. Ich meine einen Ort, eine Location. Ja, da gibt es nur bestimmte. Okay, also es kann diese... Da ist ja irgendwas passiert. Also es geht um einen konkreten Fall, wo die sich getroffen haben. Okay, da ist ja irgendwas passiert, was dazu geführt hat. Ganz schön schwer, ne? Ja, aber ich denke, wenn man die Story weiß, ist es nicht schwer. Nö, also ich finde es nicht schwer. Okay, die Location spielt also eine Rolle. Ja. Ist das Indoor oder Outdoor? Outdoor. Okay, das ist im Freien passiert. Ja. für alle Zuhörer, die das Englische nicht mächtig sind. Ja, also es ist im Freien passiert. Hätte diese Begegnung auch in einem geschlossenen Raum stattfinden können? Und wäre es zu denselben Umständen gekommen? Logischerweise, ja. Okay, also spielt der Ort ja gar keine Rolle. Ja, aber wie gesagt, hier dieser konkrete Fall, das war halt die Vorgeschichte, Okay. Wie sie sich halt kennengelernt haben. Es ist eigentlich ganz simpel. Man die Todesursache, mich interessiert die Todesursache. Halt, warum ist der gestorben, nur weil der andere... Ja, weil der andere keine Notiz gemacht hat. Ja, das heißt, okay, versuchen wir mal so. Der eine, der hat was aufgeschrieben, ne? Ja. Was hat er denn aufgeschrieben? Sollte der eine Information aufschreiben, die er einem anderen weitergibt? Soweit waren wir ja schon. Und dadurch, dass er das nicht aufgeschrieben hat, wusste er zu dem Zeitpunkt, wo er es weitergeben sollte, wusste er es halt nicht mehr. Oder hat er gar nicht mehr dran gedacht? Er hat nicht mehr dran gedacht. Beziehungsweise er konnte das gar nicht machen, sozusagen. Deshalb geht es ja um Rolle, wo er es hinschreiben wollte? Wo er es hinschreiben Zettel? Hätte er sich hätte er sich das auch in die Handfläche malen? Nein. Wie, die Information hätte er sich nicht auf die Hand schreiben können? Warum nicht? Zu lang. Wenn ich dir das jetzt sage, dann... Achso, okay. Also die Information muss zwangsläufig auf einen Zettel. Ja. Ist es ein bestimmtes Formular? Ich sag jetzt ja. Anlage K317A. Richtig. Nein, wer es nicht weiß, das ist das Vaterschaftsformular. Ja. Nein, hat René sehr viel Erfahrung. auf einen bestimmten Zettel muss es. Das muss wirklich ein bestimmtes Formular. Und ich dieses Formular geht zu einem bestimmten Personenkreis dann. Richtig. Nicht zu einem Arzt? Nein. Nicht zu einem Rechtsanwalt? Nein. Es geht zu einem Amt? Nein. Auch nicht. Es wäre an eine andere Privatperson gegangen? Nein, keine Privatperson. An ein Unternehmen? Nein. An eine Einrichtung? Wenn du jetzt weißt, was derjenige ist, der die Notiz quasi machen hätte sollen. Achso, ne, ich hätte gedacht, der wäre Arzt, aber ist er ja mit Sicherheit kein nicht. Arzt. Das heißt, Unfallgutachter ist der. Unfallgutachter ist sein eigener Beruf. Versicherungsmann. Nein, Unfallgutachter, denk mal nach, also ist schon ganz nicht dran. Ja, okay. Und dann, wer hat denn mit Unfällen zu tun? Ein Gerichtsmediziner. Nee. keine Ahnung, ich kenne mich in der Branche nicht aus. Nee? Nee. Aber dann überspringe ich den Punkt kurz. Das heißt, er hätte den Zettel dann an eine Versicherung weitergegeben. Nein. Aber dann stirbt man ja nicht. Stimmt, ist ja Blödsinn. No. Das heißt, auf dem Zettel hat irgendwas gestanden. Muss sich langsam mal in die richtige Richtung fühlen. Na, dann sag mal mit dem Unfallgutachter. Sag mal. Ja. Überleg mal, Unfall? Ist denn ein Unfall passiert? Nein, es ist nicht passiert. Soweit ist es nicht gekommen. Achso, es war kurz vor dem Unfall. Es wäre sicherlich dann passiert. Ist denn da noch jemand anders involviert gewesen? Das steht ja nicht. Achso, okay. Aber die Art dieses Ereignisses ist so bestimmt. Derjenige, der gestorben ist, hat was gemacht. Und dadurch sind die beiden aufeinander getroffen. Achso, das heißt, ich war jetzt der Annahme, dass er das in dem Moment, wo die aufeinander getroffen ist, dieses Ereignis. Das heißt, das Ereignis ist schon passiert gewesen. Und erst dadurch, durch dieses Ereignis, kam diese andere Person dazu, die kein Unfallgutachter, sondern irgendwas Ähnliches ist. Das heißt, diese Situation, die wahrscheinlich den Tod herausgefordert hat. Ja, ist es richtig, dass er eine Situation war, die den Tod für ihn langfristig herausgefordert hat? Nein, langfristig nicht. Er ist sofort gestorben. Sag mal, wie lang war denn der Zeitraum des Todes danach? Ist er dann sofort danach gestorben? Oder? 10 Tage. 10 Tage danach ist er gestorben? Nein, dann hat man es gemerkt. Ach so, okay. Oh, jetzt habe ich dir schon einen sehr entscheidenden Tipp gegeben. Finde. Hat er eine Krankheit gehabt? Ah ja, du hast gesagt, sowas Ähnliches. Also man könnte es als Krankheit bezeichnen. Wie waren die Todesursache? War die so... Oder war die so mehr... Oder ist er denn die Todesursache? Nee, ja, die Todesursache, hat die was mit dem Geschehen zu tun, dass den Tod... Ja, aber absolut. Ja? Der hat kein Messer verschluckt, oder? Nein. Also... Darum geht es auch. Die Todesursache ist eher unerheblich, weil es geht um... Die Notiz, die vergessen wurde. Und deshalb ist er gestorben. Okay, was hat er, was kann er sich aufgeschrieben haben? Was, überleg doch mal, nochmal, was der gemacht haben könnte, wo der andere dann quasi ihm begegnet ist. Der hat sich... Du denkst viel zu kompliziert, das ist ganz simpel. Okay. Weißt du, was er auf den Zettel geschrieben hat? Oder was er sich hätte aufschreiben können? Weißt du das? Ja. Okay. Handelt es sich dabei um einen Namen? Jetzt musst du nachgucken. Also nein, naja, du hast jetzt die Frage. Was, ich glaube, das ist nur allgemein, hätte er sich was notieren müssen. Aha. Was kann man sich genau nicht so merken. Konkret drauf er geht? Konnte sich das nicht so merken. Ja doch, er hätte sich's ja merken können, aber er war dann halt nicht mehr greifbar. Hm. Oh, jetzt habe ich dir noch einen entscheidenden Tipp gegeben. Nee, ja, die beiden sind dann nach der Situation auseinandergegangen. Zwangsläufig. Wieso zwangsläufig? Also, pass auf, für mich ist die jetzt... Du bist verwirrt, ich merke das schon. Seid ihr auch verwirrt? Es basiert ja alles nur auf Annahmen jetzt hier. Ja. Es war im Prinzip so, dem einen Typen, nennen wir den mal das Opfer. Ja. Und der gestorben ist. Und der andere Typ, den nenne ich jetzt mal den verweigerten Helfer. Das Opfer ist in eine Situation geraten... Die sicherlich hat nicht selber dafür gesorgt. Er ist allein in eine Situation geraten. Waren in dieser Situation andere involviert oder ganz allein? Nicht. Okay. Ist in eine Situation geraten und hat wegen dieser Situation, dann kommt immer der verweigerte Helfer dazu. Genau. Bei dieser Situation. Ja. Ja, stellt euch vor, wenn man einen Diebstahl begeht, dann kommt zwangsläufig die Polizei. Das heißt, Diebstahl war, die Polizei kommt. Okay. Aber es handelt sich nicht um einen Polizisten und es handelt sich auch nicht um einen Dieb. Es handelt sich um einen Polizisten. Gut. Also ein Polizist. Ja. Wir wissen schon mehr. Wir wissen mehr. Gleich haben wir es. Ja. Jetzt bist du ganz dicht dran. Gut, aber jetzt ist die Frage, was war das für eine Situation, in die das Opfer geraten ist, dass er danach gestorben ist? Richtig. Ein Unfall ist auszuschließen. Es wäre danach sicherlich zu einem Unfall gekommen. Es war jetzt kann man ja sagen, vor einem Unfall. Genau, der Polizist hat halt eingegriffen. Ach so, der Polizist hat eingegriffen. Das ist natürlich jetzt wirklich ein entscheidender Hinweis. Ja. Das heißt, die Situation war doch noch im Gange. Nein, das muss er am Ende merken. Okay. Also die erste Begegnung. Hat denn das Opfer irgendwas mit sich gehabt? Ein Auto oder? Es hat einiges mit sich geführt, um es mal salopp auszudrücken. Okay, war da ein Fußgänger oder war ein Autofahrer? Keine Menschen. Tiere? Nein. Keine Gegenstände? Lebewesen. Gegenstände? Nein. Auch nicht? Kein Mensch, keine Pflanzen? Er hatte ordentlich was Intus, genau. Ach so, Alkohol. Ja. Der war besoffen. Jetzt habe ich dir aber geholfen. Und das ist für dich eine Krankheit? Und dann hatte sich der Polizist den Pegel aufgeschrieben. Wieso war der besoffen? Was hat er gemacht? Ein getrunken vorher, so wie wir. Ja, was hat der, warum ist denn der Polizist gekommen? Weil was er inhaliert hat. Nein. Der war betrunken. Der hat irgendwo hingepullert. Nein. An Elektrozaun. Nein. Gar nichts. Und hat ein Hirntrauma gehabt danach. Nein. Der Polizist hat eingegriffen. Er hat das gemacht, was viele machen. Hat der Polizist ihn davon abgehalten, irgendwas zu tun? Richtig. Er hat rumgepöbelt. Nein. War das Opfer ein Täter? Das Opfer ein Täter? Wollte das Opfer etwas tun, wo der Polizist ihn abhalten wollte von? Richtig. Was macht ein Besoffener so? Ja, was macht man besoffen? Was soll man nicht besoffen machen? Fahrradfahren. Ja, fast. Autofahren. Richtig. So. Ach so. Und jetzt bau dir mal den Anfang zusammen. Okay, also, es war ein Typ, der hatte mächtig einen gebechert und wollte dann in sein Auto steigen. Da kam... Ist er auch. Ist in sein Auto gestiegen. Dann kam ein... Der ist schon losgefahren. Ja. Und das hat der Polizist gesehen anhand der Schlängelinien. Ja, und der war gerade auf dem Weg auf die Autobahn. Genau. Echt? Nee, das stimmt nicht. Okay, habe ich gerade gedacht, ich habe Flow. Ja. War halt unterwegs und auf einmal kommt ein Polizist dazu und zu Fuß. Das ist egal. Egal, kommt dazu und sagt, hey Moment, du bist ja total besoffen. Bingo, jetzt hast du schon den Anfang, wie sie sich kennengelernt haben. Okay, sie haben sich kennengelernt. Und was passiert? Und da hat der Besoffene erstmal gesagt, ja, stimmt ja gar nicht. Nee. Ich war zu besoffen, um zu Fuß nach Hause zu gehen, genau. Ja. Nee. Ja, also ich kann ja so nicht nach Hause laufen. Genau. Ja, und da hat der Polizist ihn von abgehalten. Ja. Und was hat er gemacht? Und hat ihn den Führerschein weggenommen. Das vielleicht auch, steht hier aber nicht, aber er hat den Autoschlüssel weggenommen. Nein, das ist unerheblich. Die Lichter eingeschlagen. Was hat er mit ihm gemacht? Er hat mit ihm geschimpft. Ja, sicherlich. Der hat gesagt, das ist jetzt gar nicht in Ordnung. Puste mal. War der Polizist im Dienst? Okay, wenn da steht Polizist, war er sicherlich im Dienst. Ja. Er hatte mit ihm geredet. Er hat ihm was ganz Entscheidendes gesagt. Nein. Er hat mit ihm was gemacht. Er hat ihn verprügelt. Nein, er hat mit ihm was gemacht. Was hat er mit ihm gemacht? Er hat nicht mit ihm geredet, er hat was mit ihm gemacht. Denk ganz simpel. Was macht man mit Leuten, die besoffen links liegen lassen? Nee. Was macht die Polizei mit denen? Eingesperrt. In eine Zelle. Ja. Und hat sich vergessen aufzuschreiben. Und was für eine Zelle? In eine Ausnüchterungszelle. Ja, schon, aber wo ist die, wie ist der Zustand der Zelle? Die sind immer miserabel, habe ich mal gehört. Möglicherweise. Der Zustand der Zelle? Naja, nee, wo ist die Zelle? Im Gefängnis. Nö, muss ja, ganz weit ja auch im auf Wald, der Polizei ganz weit im sein. Wald und der hat geschrien, Hunger, Hunger. Auf der Polizei war, aber ist er schon so ähnlich. Entscheidender Hinweis, abgelegene Zelle. Okay, die war ziemlich weit abgelegen, die Zelle. Und jetzt hat er sich vergessen aufzuschreiben, dass in Zelle 7 jemand liegt. Richtig, er hatte nicht sich vergessen, es aufzuschreiben, sondern... seinem Kollegen. Warum? Weil der gefüttert werden muss. Nein. Weil auch besoffen haben Durst. Nein, warum hat er... wieso musste er sich denn überhaupt aufschreiben überhaupt? Warum er sich die Nummer aufschreiben? Nein, warum er sich das aufschreiben sollte eigentlich. Das naja, damit das nicht vergisst. Nee, nicht er. Damit die anders nicht vergessen, weil er hatte Feierabend. Ja, so ähnlich. Er hatte was anderes außer Feierabend. Er hatte einen Einsatz. Nein. Er hatte keine Lust mehr. Was, was wir im Sommer hatten. Er hat eine Party gefeiert. Nein. Ja, was hatten wir im Sommer? Stuhl, keine Ahnung. Nein, wo warst du? Im Urlaub. Richtig. Hatte Urlaub. Er ist am nächsten Tag in Urlaub gefahren. Und hat vergessen aufzuschreiben, dass jemand in der abgelegenen Zelle ist. Richtig. Oh. Stefan, das hast du sehr gut rausgefunden. Ja. Also das war ja ein harter Brocken. Sind wir da jetzt schon am Ende oder geht's noch weiter? Das war die Story. Meine Fresse, das war ja ein harter Brocken. Also um das nochmal zusammen, oder willst du vorlesen? Ja, hier nochmal die Zusammenfassung der Geschichte Notizen. Der Mann war betrunken am Steuer, von einem Polizisten abgegriffen worden. Spät in der Nacht sperrte der Polizist ihn in eine abgelegene Zelle, vergaß aber diesen Vorgang zu notieren. Da der Polizist am nächsten Morgen in den Urlaub fuhr, fiel sein Fehler erst auf, als 10 Tage später eine Vermisstenanzeige bei der Polizei einging und sich ein Kollege an den betrunkenen Mann erinnerte. Für den Inhaftierten kam jede Rettung zu spät. Sind ja Zustände wie im alten Rom. Ja, da hast du aber ganz schön dran geknabbert. Das war, ja, ne, ich muss ja sagen, das ist, fand ich jetzt nicht so logisch, dass die Zellen da, also dass man sowas nicht mitkriegt. Ja, und ich fand auch, ich habe dir da sehr gut auf die Sprünge geholfen, dass du wieder den richtigen Dreh hast. Ja, super. Ja, das war doch mal eine spannende Geschichte, fand ich. Endlich mal nicht so eine 5-Minuten-Geschichte. Ja. Habt ihr es denn rausbekommen? Bestimmt, ja. Bestimmt gedacht, oh, frag doch mal das, frag doch mal das. Genau. Ja. Oder Stefan, hilf doch mal. Aber ihr habt doch die Möglichkeit, das wirklich zu machen. Und zwar mit uns hier zu sitzen und selbst mal so eine Black Story zu raten. Ja. Und ihr kriegt dann dafür auch ein Black Story Kartenspiel. Genau. So ist das. Das ist doch mal Anreiz genug. Also schickt uns zum Beispiel eure Black Story. Oder genau, das wäre jetzt der andere Weg. Ihr könnt uns auch eine Black Story schicken. Da kommt ihr auch in die Show. Genau. Dann lesen wir nämlich eure Black Story vor. Und ihr könnt sogar selbst die Vorlesung der Geschichte übernehmen, wenn ihr auf die Mailbox spricht. Ja. Und für den Rest der Kontaktmöglichkeiten, ist René, wie ihr das macht, nee, Stefan, das kannst du machen. Echt? Du bist ja der Chef. Ist ja meine Show. Ist deine Show, genau. Genau. Unsere Kontaktmöglichkeiten, um uns eure Black Story zu schicken oder um anzufragen, ob wir zu euch vorbeikommen. Ja, genau. Dann schickt uns also eine E-Mail am blog@juba.de oder nutzt das Kontaktformular am Blog. Oder die Kommentarfunktion in den Black Stories beiträgen. Alternativ, um auf unsere Mailbox zu sprechen, jetzt habe ich schon ja ganz durcheinander, ruft uns an unter der Rufnummer Berlin 030 202 36803. Und dann freuen wir uns auf eure Black Stories. Ja. Oder? Genau. Und wie gesagt, schickt uns, überflutet uns mit E-Mails, dass wir die August-Folge nachreichen. Genau. Ansonsten wird es halt die irgendeine andere Folge. Ja. Ja. Gut. Also standardmäßig kriegt ihr jetzt im nächsten Monat wieder eine Ausgabe. So ist es, monatlich. Ja, und dann hoffen wir natürlich, dass ihr wieder mitzuhört, mitratet oder euch mitquält. Genau. Ja, und dann vielleicht habt ihr es ja schneller raus als René beim nächsten Mal. Aber René hat sich tapfer geschlagen, finde ich. Ja. Gut, dann wie gesagt, in einem Monat ist es wieder soweit mit neuen Gästen. Die nächste Black Story, ganz tollen Gästen, kann ich jetzt schon versprechen. Schön. Ja. Und dann vielen Dank, dass ihr dabei wart bei einer neuen Ausgabe der Black Stories. Und danke an René. Ja. Komm mit nach Hause. Ja. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Ja, bis dahin. Macht's gut. Jo, tschüss. Tschüss. Der Black Stories Podcast bei blog.juba.de. Jeden Monat neu. Achtung, ihr könnt gewinnen. Schickt uns eine von euch ausgedachte Black Story und gewinnt ein Kartenspiel aus der Black Stories Edition. Was ihr tun müsst? Ganz einfach. Schickt uns eure Black Story an blackstories@moses-verdacht.de oder an blog@juba.de. Wenn wir eure Geschichte in einer der nächsten Folgen spielen, gewinnt ihr ein Black Stories Kartenspiel. Mitmachen lohnt sich also. Wir freuen uns auf eure Rätsel.